Hallo und herzlich willkommen zum 14. Conancast. Heute schauen wir uns mal genauer an, wie es denn um Detective Conan in der ganzen Welt steht. Und da sind heute neben mir auch dabei Christian. Jupp, hallo. Und Manuel. Jupp. Und zu guter Letzt begrüßen wir noch Sarah. Hallo. Ja, und ich kann gleich zu Anfang mal sagen, dass wir uns jetzt mal wieder die letzte Woche zusammengesetzt haben. Und dann haben wir auch ein bisschen was an unserem System verändert. Und zwar machen wir es jetzt so, dass wir alle 2 Wochen einen Themencast veröffentlichen. Also so wie heute, da geht es um Detective Conan in der Welt, habe ich ja schon gesagt. Und dann machen wir alle 2 Wochen, und zwar genau immer dazwischen, also jetzt auch wieder weiterhin jeden Sonntag, aber eben immer abwechselnd, machen wir jetzt jeden zweiten Sonntag dann einen News-Podcast, wo wir dann auf bestimmte News immer nochmal genauer eingehen. Und ja, da hört ihr dann nächste Woche auch was über den aktuellen Fall im japanischen Manga, den Hund von Bakerville, oder wie auch immer, ich kann das nicht aussprechen, weil ich den Sherlock Holmes Roman noch nicht gelesen habe. Aber deswegen wird es heute auch keine News geben und wir fangen gleich direkt mit dem Hauptthema an. Die News der vergangenen 2 Wochen, das sind ja eigentlich auch nicht so viele, wenn man mal, Detective Conan ist ja nicht so, dass da jeden Tag irgendetwas Spannendes passiert. Ja, die News werdet ihr dann nächste Woche ausführlicher hören und da werden wir den ganzen Cast auch um den aktuellen Fall im Manga machen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit unserem Hauptthema an. Ja, okay, dann sind wir jetzt hier im Hauptthema. Fangen wir gleich eiskalt an. Und zwar geht es ja heute um Detective Conan in der ganzen Welt. Da haben wir uns mal so ein paar Länder genauer angeguckt und auch ein paar Informationen dazu rausgesammelt, so gut wie es eben ging, da die Seiten dazu ja auch alle in verschiedenen Sprachen sind und wir die nicht alle so gut beherrschen. Vor allem im ostasiatischen Raum können wir ja nicht so gut recherchieren, haben wir mal geguckt, was wir rausfinden konnten und das wollen wir jetzt auch natürlich hier in diesem Cast für euch präsentieren. Ich fange mal ganz kurz an mit Japan. Ist natürlich klar, Detective Conan in Japan, da kommt es her und da gibt es natürlich auch immer weiter neue Kapitel, neue Episoden und das wird dann halt auch von diesem Land in die ganze Welt exportiert, so als ja, Comic oder Animationsserie im Fernsehen. Das ist eben, ich denke mal, wir können auch im anderen Cast nochmal genauer darauf eingehen, wenn wir dann vielleicht mal die Verbreitung von Detective Conan in ganz Japan angucken oder wie der Stand da so aktuell ist. Ja, auf jeden Fall ist Detective Conan in Japan ziemlich populär und hat auch den Weg in andere Länder gefunden, zum Beispiel China. Da werde ich jetzt gleich mal was dazu sagen. Und zwar, ich habe heute nicht rausgefunden, wann die Manga- oder Anime-Episoden da in China veröffentlicht werden, aber ich habe eine kleine Vermutung. Ich denke mal, dass sie auch ziemlich zeitnah erscheinen werden, nachdem sie in Japan veröffentlicht wurden. Und der Manga oder der Anime, beides eigentlich, wird in China oftmals noch populärer bewertet, als er überhaupt in Japan ist. Also die Chinesen sind da, glaube ich, ziemlich hinterher. Und der wird auch gleich in die chinesische Sprache übersetzt, wenn ein neues Kapitel in Japan erscheint. Wird es auch gleich in die chinesische Sprache übersetzt und da werden die ganzen Blogs so 500.000 gefühlt, werden dann alle auch gleich aktualisiert und ja, das ist ziemlich populär, man könnte echt annehmen, dass es aus China kommt und nicht aus Japan, wenn man das nicht wüsste. Sehr populär ist natürlich auch Korea, da haben wir mal versucht, Informationen rauszusuchen, aber das ist leider nicht so gelungen. Reichen wir vielleicht noch irgendwann mal nach, wenn wir nochmal auf ein ähnliches Thema eingehen und da mehr Informationen rausgesucht haben. Ja, nach Japan und China sind natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika auch ziemlich im Detective Conan waren, wenn man das so sehen kann. Die haben da ja ziemlich viel Ich will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Manuel hat sich da mal ein bisschen schlau gemacht und wird uns jetzt hier auch was über Detective Conan in Amerika erzählen. Ja, Detective Conan ist in Amerika ja recht beliebt. Allerdings haben sie an der Serie in Amerika, ich sag jetzt mal, ein bisschen rumgepfuscht, denn sie haben erstens mal den Namen geändert von Detective Conan oder Conan in Case Closed mit dem Untertitel One Truth Prevails, was so viel heißt wie Fall abgeschlossen, nur eine es gibt nur eine Wahrheit, was Conan ja auch immer sagt. Und in Amerika hinkt sowohl der Manga als auch der Anime ziemlich zurück. Der Anime wurde abgebrochen und ist im Moment bei dem Stand von Episode 49. Und beim Manga, der letzte Band, der erschienen ist, war Band 32 im März. Und von den bisherigen Anime-Episoden sind, soviel ich herausgefunden habe, 4 oder 5 DVD-Boxen erschienen. Da habe ich nicht so genaue Zahlen gefunden. Mal hieß es 4, mal hieß es 5. Und der Preis pro Band sind in Amerika ungefähr 6,50 $. Und woran sie in Amerika auch ziemlich rumgepfuscht haben, sind eben die Namen. Da die Amerikaner mit dem Englisch nicht so gut diese japanischen Namen aussprechen können, haben sie die sozusagen eingeenglischt. Zum Beispiel Shinichi Kudo heißt statt Shinichi Jimmy Kudo, oder Ai Haibara heißt Anita Haley, oder Ranmori heißt Rachel Moore. Da gibt es jetzt noch eine lange Liste, dass die umbenannt haben, dass zum Beispiel Takagi Harry Wilder heißt oder so. Also da gibt es eine ziemlich lange Liste von Namensumänderungen, die ich hier jetzt nicht so nennen will. Also diese Namensumänderung gefällt den amerikanischen Fans selber nicht so gut. Die finden das, also in der Fanszene, so wie ich es so im Internet ein bisschen gelesen habe, benutzen die wohl eher die japanischen Namen, weil denen das besser gefällt. Und die gucken sich das eben meistens mit Subs an, wie wir das eben auch machen, weil es bei denen eben auch abgesetzt wurde. Und ja. Ja, ich kann dann nochmal noch was dazu sagen. Ich war ja letztes Jahr in Amerika und habe mir dort auch einen Band gekauft, den ersten, weil es natürlich noch nicht so viele gibt und so spannende sind da noch nicht. Da dachte ich mir mal, ich kaufe mal den ersten. Ja, mein Eindruck von dem Band ist eigentlich, dass es eine grauenhafte Übersetzung mit den ganzen Namen, dass sie die da verändert haben. Das ist einfach nur schrecklich, finde ich. Und auch sonst ist die Übersetzung nicht sonderlich gut. Also da sind andere Sprachen, auch Deutschland mit dabei, die sind andere Sprachen Deutschland, nee, Deutsch. Also ja, die deutsche Übersetzung ist da deutlich besser als zum Beispiel die amerikanische. Auch von den Überschriften her und vom Inhalt, das finde ich eigentlich irgendwie besser. Und ich weiß es nicht, bei mir, als ich den Band gekauft habe, hat er 9,95 $ gekostet. Du hast, glaube ich, eine andere Zahl genannt, ich weiß nicht. Ja, den finde ich eigentlich auch ziemlich hoch, so was ich bezahlt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwo unterschiedlich ist, aber naja, auch sonst sind es auch ziemlich große Bände, also die passen kaum ins Regal, wenn man da deutsche Bände stehen hat und den daneben stellt, ist er fast, weiß nicht, 5, 7 Zentimeter größer als die anderen. Und das ist, naja, ein positiver Aspekt, den man noch nennen kann von Amerika, ist natürlich das Sammelkartenspiel. Das gab es da ja auch. Da habe ich natürlich vergessen. Als ich da war, wollte ich mir auch Karten davon kaufen, habe aber nirgendwo welche gefunden. Das war ziemlich komisch. Das ist auch ziemlich schnell wieder untergegangen, aber es gab ein Sammelkartenspiel, das es aber nie in andere Länder geschafft hat und es, glaube ich, in Japan selber auch gar nicht gibt. Also das ist schon sehr positiv, auch wenn natürlich dann die anderen Namen da drauf sind, aber das ist ja egal. Ja, Ja. zu dem Preis, ich glaube, das kommt daran, dass es in Amerika ist das noch viel verbreiteter, dass man die Mangas im Internet liest. Ach so, ja. Wie im Da ist das noch Internet viel liest. verbreiteter als hier in Deutschland, dass man die Kapitel und so im Internet liest. Und wegen dem Preisunterschied, zwischen mir und dir. Ich habe einfach mal bei Amazon geguckt nach Case Closed Bänden. Da war es eben nur in Euro angegeben. Das habe ich halt mal kurzerhand in Dollar versucht umzurechnen. Und nach dem aktuellen Kurs ungefähr. Ja, und. Ach so, dann denke ich mal, Keine Ahnung. ja, ich habe hier den Band liegen und da steht auch drauf 9,95 USA, 11,50 Kanada und 5 Pfund 99 im United Kingdom, also England. ich habe auch echt so viel bezahlt. Ich denke mal, wenn du das umgerechnet hast, ist das wahrscheinlich eher nicht so aussagekräftig, ohne jetzt hier. Ich weiß nicht, ob die die Preise bisher schon verändert haben. Ich habe ja den ersten Band hier gekauft. Kann ja sein, dass die aktuellen irgendwie mehr kosten als in Deutschland. Weniger kosten als die anderen, wie es auch in Deutschland immer Preisveränderungen gab. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, sonst gibt es auch natürlich in Amerika gibt es auch kein Detektivlexikon, soweit ich das hier sehen kann. Ah doch, jetzt sehe ich ihn. Jetzt finde ich das gerade hinten in der ganzen Werbung drin. Das ist auch komisch. Naja. Auf jeden Fall, ich finde die Band nicht so besonders toll. Auch ich finde, die Amerikaner haben sowieso irgendwie ein bisschen, hätten das lieber gar nicht übersetzen sollen als so schlecht. Und wenn da jetzt alle 6 Monate ungefähr ein neuer Band rauskommt, obwohl die noch erst die Hälfte ungefähr haben, 32 von, wie viel gibt's? 68? Das ist ja grauenhaft, da sind die ja noch in 20 Jahren damit beschäftigt, das alles rüberzubringen da. Ja, will ich jetzt also gar nicht weiter drauf rumreiten. Ich denke mal, wir kommen dann jetzt damit zu Europa. Da ist es ja ein nächster großer Standort, wo Detective Conan auch vermarktet wird. Da gibt es natürlich auch große Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Ländern, obwohl man es eigentlich gar nicht so glaubt. Die sind ja eigentlich ziemlich unterschiedlich. So von wegen Anime-Stand und auch Manga-Stand. Ja, dennoch haben alle was miteinander gemeinsam, und zwar das Wii-Spiel, das ja auch europaweit, glaube ich, erschienen ist. Auf jeden Fall in Deutschland und in England und in Frankreich, soweit ich das weiß. Ja, das ist eigentlich auch die große Gemeinsamkeit, die es da gibt. Bisher gab es, glaube ich, nichts anderes, das überall in verschiedenen Ländern erschienen ist. Ja. Dann denke ich mal, machen wir auch gleich mal weiter mit Italien. Und da wollte Sarah euch jetzt was zu erzählen. Joa. Also, so jetzt, ich habe jetzt mal beispielsweise, das steht ja fein in den News bei uns auch, gibt es in Italien 64 Bände, das heißt kurz nach unseren, wir haben ja jetzt 66, und 448 Episoden, das heißt, die sind uns natürlich weit voraus, was ich ziemlich gemein finde. Und die Bände kosten da nur 3,90 €, das finde ich sehr gemein. Da unsere mittlerweile ja 6 Euro und ich glaube ab Band 67 sollen sie sogar 6,50 € kosten. Genau, leider. Ja, das finde ich total teuer. Und ja, so, was ich jetzt eben noch herausgefunden habe, ich habe ein bisschen gegoogelt, yay, ist, dass es ein ziemliches Wirrwarr da gab in Italien. Und zwar sind die zuerst bei einem Verlag namens Comic Art erschienen, die Bände. Und pro Band waren dann nur 7 Fälle enthalten, also jeweils nur 7 Kapitel sozusagen. Und normalerweise sind es ja 10 bis 11, wie bei uns eben auch von Anfang an. Das wurde aber nach Band 22 eingestellt, was natürlich dann irgendwie viel weniger war, ungefähr 14,7. Also ziemlich komisch. Und danach hat dann Kabuki Publishing das übernommen. Und einen neuen Band 1 herausgebracht, im Originalformat. Mit extra Schutzeinband, aber wurde danach irgendwie nicht mehr weiter veröffentlicht, haben die irgendwie eingestellt. Bis dann Star Comics damit angefangen hat und eben von 1 bis 64 alle veröffentlicht hat. Ja, wieder ganz normal, ebenso wie es auch in Japan und bei uns ist. Und zum Cover in Italien muss ich echt sagen, ich finde ich voll einfallslos. Die sind im Hintergrund einfach bunt und dann ist da Con drauf. Das finde ich sehr langweilig. Naja, Ja, und sonst? das Problem dabei ist eben, dass, glaube ich, die japanischen Cover irgendwie lizenziert sind. Und auch in Deutschland muss EMA immer wieder neue Motive finden und die hinten draufpappen. Also vorne draufpappen und aufs Cover bringen. Das war, gab auch bei Bahn 60, glaube ich, ziemlich Proteste, wo die einfach irgendwelche Spielzeugautos genommen haben und die da irgendwie raufgeklatscht haben. Das da finde ich auch selber sehr hässlich. Ja, in Japan war das, glaube ich, da ziemlich, aber viel eleganter. Naja, will ich gar nicht unterbrechen. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich war eigentlich auch fertig. Also, ich wollte nur sagen, dass die ziemlich langweilig sind, finde ich. Hätte man ja höchstens ein anderes Bild draufklatschen können. Tun wir ja schließlich auch, oder? Ja, aber in vielen anderen Ländern ist es auch ziemlich einfallslos, kann ich hier gleich mal sagen. Ich habe ja auch noch, ich war ja letzte Woche nicht da, wie ihr vielleicht alle gemerkt habt. Und da war ich ja in Süddeutschland oder Südwestdeutschland und bin dann auch mal kurz nach Frankreich gefahren, wo ich mir auch gleich zwei französische Bände unter den Nagel reißen konnte, Band 1 und 61. Also 61, weil natürlich darin Okiya vorkommt, mein Lieblingscharakter. Nicht das erste Mal, aber das ist halt der längste Fall mit dem. Dieses mit den Papierflugzeugen, glaube ich. Ja, weiß ich nicht mehr, egal. Ja, gehe ich gleich mal über zu Frankreich dann. Also in Frankreich gibt es bisher 61 Bände. Habe ich Glück gehabt, dass ich den noch bekommen habe. Und ja, Band 62 erscheint dann am 2. Juli 2010 in Frankreich. Also schon ziemlich bald. Die sind auch gar nicht so weit hinten, wenn man es mal mit anderen europäischen Ländern vergleicht. Also wir hängen ja jetzt bei 66, Italien, wie Sarah eben gesagt hat, bei 64 und jetzt Frankreich mit 62 oder 61 momentan noch. Daneben gibt es dann auch noch 5 Kinofilme, soweit ich rausgefunden habe. Aber es werden keine weiteren, glaube ich, mehr übersetzt. Ich weiß nicht wieso, aber scheint eben so. Ja. Es gibt auch 39 Episoden auf DVD, also genau das gleiche Angebot wie hier in Deutschland, wo ja auch schon so eine DVD-Box rausgekommen ist oder drei oder so, glaube ich. Weiß ich nicht, habe ich nicht. Kenne mir nicht mit aus, weil die einfach überteuert sind und so. Hatten wir alles schon mal. Aber die haben auf jeden Fall auch so ein bisschen was auf DVD und VHS, glaube ich, auch noch. Ja, da kann ich nochmal sagen zu den Bänden. Die sind ziemlich sehr stark am japanischen Original gehalten. Also, wer es nicht weiß, die japanischen Originalbände haben auch so einen schönen Einband. Die sind eigentlich grau, die Bände im Vordergrund, haben dann einen Einband, wo vorne dann Farbe drauf ist. Jeder, der so ein Band zu Hause hat, kann das mal ganz schön nachgucken, wenn man es will. Und die Franzosen, die haben sich dann auch so da ein bisschen so gehalten. Die haben zwar vorne, also der Band ist gelb. Das war die Farbe. Und dann ist vorne das Schlüsselloch drauf, wo dann auch ein Charakter drauf zu sehen ist, aber eben nicht der, der halt auch bei uns drin ist, sondern irgendein anderer. Zum Beispiel jetzt bei 1, wie ich das hier gerade sehe, ist da Yoko Okino drauf. Und eben nicht Shinichi, glaube ich, wie bei uns. Oder wer ist da bei uns? Shinichi, ne? Ja. Ja, dann ist das vorne ist auch ziemlich primitiv gehalten, also das Cover, das ist blau, in diesem Fall auch nur eine Farbe, und dann ist da eben Conan im Sherlock Holmes-Stil drauf und ja, unspektakulär. Der Einband hat dann drin, wie im Japanischen, auch den Kommentar von Gosho, wie auch immer man ihn ausspricht, drin, eben auf Französisch. Was aber fehlt, ist hinten, wie bei der japanischen Version, das Detektivlexikon, das ist nämlich gar nicht hier mit drin, sondern hinten ist ein bisschen extra Material noch drin, wer wer ist und sowas, finde ich gar nicht schlecht. Ja, statt des Detektivlexikons hinten ist dann so eine gelbe Version von einem Ausschnitt aus dem Manga drin, zum Beispiel hier bei Band 1, wie Conan sich vor Ran fürchtet. Oder bei Band 61, wie Conan Kaito, nee, wie Kaito von Conan das Monokel da vom Gesicht geschossen wird, was ja auch in dem Fall, in dem Band vorkam. Ja, dann kann ich noch erwähnen, dass es sehr gute Übersetzungen sind. Also ich habe mir mal Band 61 durchgelesen, den Fall mit Okiya, und muss schon sagen, dass sie das sehr gut in die französische Sprache gebracht haben und auch die Titel sehr, ziemlich sehr stark am Original gelassen haben und kaum Veränderungen vorgenommen haben. Das finde ich sehr beachtlich. Das ist ja, in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen schlechter, muss ich mal sagen, auch von den Einbänden her und sowas, aber es gibt natürlich auch mal wieder Vorteile in anderen Ländern. Zum Beispiel, dass bei uns eben ein bisschen besseres Cover vielleicht ist, aber dafür fehlen auch die Einbände. Naja, man nimmt es, wie man will. Man nehme es, wie man will. Ja, dann denke ich mal ab. dann denke ich, gebe ich mal ab an Christian, der jetzt noch ein bisschen was über Ja. Spanien erzählen will. Alles klar. Ja, erstmal in Spanien von vornherein, da ist eine ganz andere Leserichtung. Da liest man das genauso in der gleichen Richtung wie ein normales Buch, was man in Deutschland zu kaufen bekommt. Also von links nach rechts. Totale Umgewöhnung, denke ich mal, für uns. Weil wir immer von rechts nach links alles lesen. Ne? Zumindest die meisten Sachen, die wir lesen, weil wir ja Manga-Fans sind. Und da sind eben die ganzen Sachen gespiegelt worden. Und deswegen wird da zum Beispiel aus dem Rechtshänder in den Linkshänder und so weiter, weil das alles komplett gespiegelt ist und das ist natürlich nicht so gut. Und ja, da ist es natürlich total anders als Japanischen zum Beispiel. Ja, das Cover ist auch deutlich anders als in Japan. Da habe ich mir mal die ersten Covers so ein bisschen angeschaut. Ich finde es ja nicht schlecht gemacht, aber sind halt anders. Da liegen unsere Covers mehr am Original dran, finde ich. Also beim ersten zum Beispiel ist ein einfarbiger Hintergrund ein roter und dann halt ein Bild drauf oder sowas. Und irgendwie ist, und im Japanischen ist es halt mehr Muster dran, wie man es halt kennt. So eine Mauer oder was immer im Japanischen dran ist. Ja, dann die Episodenstände. Also in Japan gibt es ja mehrere verschiedene Sprachen, Dialekte oder was es ist. Einmal, also der höchste japanische Stand einer japanischen, der höchste spanische Stand ist 514, Episode 514. Und da ist es natürlich deutlich weiter als bei uns. Katalonien heißt die Region oder das Ganze. 514, also sind die deutlich besser als wir damit bedient. Und ja, naja, dafür ist. Beim Band weiß ich jetzt nicht, wie weit sie sind. Vielleicht weiß es noch jemand hier. Nee, okay. Aber Nicht wirklich. immerhin sind sie im Anime weiter als wir. Okay, dann gebe ich mal ab zum Fazit oder was jetzt kommt. Auf Ja, jeden Fall genau. gebe ich auch an Jetzt, Philipp. ja, ich kann noch mal sagen, in der französischen Wikipedia steht, dass das Detective Conan auch in 22 Sprachen insgesamt übersetzt wurde. Wer es noch wissen will. Referenz dafür gibt es nicht. Die suchen noch eine. Wer eine hat, kann sie einfügen. Sofern er Französisch kann. Ja, ich denke mal, da kommen wir nochmal zu einem Fazit. Natürlich sollten wir vielleicht nochmal festhalten, welches Land denn unserer Meinung nach am besten mit Detective Conan ausgestattet ist. Also Manga- und Anime-technisch und auch von den ganzen Merchandise und was weiß ich was, dass es da alles gibt. Ja. Soll ich zuerst oder wollt ihr? Sonst fange ich einfach mal eiskalt an. Ich kann anfangen, glaube ich. Mache ich den Okay, dann gebe ich Piloten. mal ab. Also ich finde Japan am besten. Japan ist am besten ausgestattet, denke ich mal. Deswegen fand ich die Frage auch ein bisschen komisch. Also ich denke mal, als Vorbild vom Land her nehmen wir alle Japan und weil da eben dieser Anime- und Manga-Hype ist und ich denke mal, in keinem anderen Land ist es so verbreitet als in Japan und da werden wir immer hinterherrennen und alle anderen Länder auch. Und welches Land außer Japan würdest du denn ja, am besten ausgestattet finden? Da bin ich Deutschland am besten. Warum? Keine Ahnung. Ich Ja. finde, wir sind relativ gut bedient vom Manga her, also da können wir uns nicht beschweren. Nee, Oder? finde ich Was meint auch. ihr? Aber ja, Ja. mangeltechnisch können wir auf jeden Fall nichts sagen, denke ich mal. Da schließe ich mich dir auch an, dass wir da 66 Bände hier jetzt momentan haben. 67 kommt bald. Ja, wir sind ja auch, glaube ich, das drittweiteste Land oder viert. Ich weiß nicht, es ändert sich ja immer wieder irgendwie hier. Keine Ahnung. Mit dem Manga und auch wir haben Short Stories und ja, zwar nicht abgeschlossen, aber wir haben sie. Das hat eigentlich sonst auch niemand. Anime-technisch finde ich, da gibt es noch Nachholbedarf, das liegt natürlich teilweise auch an den Sendern, dass das hier nicht so ins Rollen kommt. Aber wir haben 13 Kinofilme. Ja, Episoden ist schlecht. Da finde ich dann natürlich Spanien oder Italien schon deutlich besser, auch wenn die kein Manga haben, obwohl ich bin als Leser des Mangas bin ich natürlich totaler Fan davon und schaue den Anime auch gar nicht. Ich finde Mangas einfach deutlich besser als alles andere. Und ja, finde aus diesem Grund auch, dass Deutschland nach Japan am besten ist. Wenn man mal so China und Südkorea oder Nordkorea da so da außen vor lässt, weil die natürlich alle das direkt aus Japan da bekommen und ja. Ja, kann ich ja nur zustimmen. Die Animes, das finde ich jetzt zum Beispiel bei Deutschland nicht so störend, weil ich die als deutschen Sub gewohnt bin und das ist bei Anime-Fans allgemein so, also dass die meistens gewohnt sind, so deutsche Subs so anzuschauen und deswegen stört mich das hier gar nicht. Vielleicht ja auch, weil die ganzen sonst immer geschnitten werden. Und das will man ja eigentlich auch nicht. Aber das ist natürlich auch Stimmt. wieder. Wobei RTL 2 jetzt neulich wie angefangen hat, hier nicht mehr zu schneiden. Das war Yu-Gi-Oh! 5Ds, glaube ich, war das. Naja, gehört ja nicht zu Detective Conan, aber. Eigentlich sparen sie ja Geld, wenn sie es ungeschnitten machen. Weil dann Ja, müssen eigentlich sie ja hier schon. nicht ständig hier irgendwelche Sachen rausschneiden. Wobei da muss auch mehr synchronisiert werden, aber das sind ja immer, handelt sich ja meistens um Sekunden, was rausgeschnitten wird. Ja, die haben auch das Opening, glaube ich, jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, haben die es in der japanischen Originalsprache gelassen, doch kein Untertitel dazu gemacht, sondern einfach nur das japanische Opening genommen und da auch wieder Geld eingespart, so wie du es jetzt gesagt hast. Jo, wenn, ja, eigentlich hast du recht, wenn die das Original lassen, müssen die nur die Synchronsprecher bezahlen, dann hat sich das eigentlich. Naja, Naja. aber wenn ich jetzt so über das Opening, ich weiß auch, das ist von 5Ds, das ist jetzt auf Japanisch, denn das habe ich zuletzt mitbekommen im Fernsehen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Tokyo Pop einfach aufgehört hat, die Anime-Songs zu produzieren. Denn ja, für die hat es sich mehr gelohnt. Tokyo Pop produziert Animes? Wusste ich gar nicht. Naja, Die egal. Anime-Songs. Wusste ich auch nicht. Ich kenne nur Die Anime. den Manga-Verlag da. Egal. Ja. Tut ja auch nicht zur Sache. Was denkst du denn, welches Land nach Japan am besten dran ist? Also Japan denke ich mal schon, dass du es auch am besten findest, ne? Ja. Naja, Italien ist ja schon nicht schlecht, ne? Ich meine, ich glaube, befindet sich auch auf Platz 2. Vom Anime-technischen und vom Manga-technischen. Ich meine, 64 ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und ja, Anime-Episoden 400. Paar betuppt hatte ich jetzt eben. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie mehr als wir. Und das finde ich nicht okay. Ich will auch so viele. Ja, kann ich verstehen. Manuel, hast du vielleicht noch ein kurzes Fazit hier? Also, ich finde natürlich Japan am besten. Die sitzen da direkt an der Quelle, logisch. Aber ich finde uns jetzt gar nicht mal so toll. Wir sind beim Manga ziemlich weit fortgeschritten. Der Anime ist abgesetzt, schon mal scheiße. Und ich finde das irgendwie unbegreiflich. Wir kriegen nur so wenig Anime-Episoden. Und so eine Win und in Spanien wird das sogar in diese winzig kleinen Regionen eingeteilt. Und diese in so eine winzig kleine Region wie dieses komische Katalonien bekommt 514 Episoden. Das ist für mich unbegreiflich. Warum die so viel bekommen und wir so wenig. Aber naja, und was ich auch nicht so toll finde, dass wir so beim Merchandising, also bei den ganzen Fanartikeln und so, da haben wir ja fast gar nichts. Und das finde ich auch ziemlich ärgerlich. In dem Fall ist Amerika schon ziemlich bevorteilt, bevorzugt, was auch immer. Würdest du es kaufen? Das Merchandise, wenn jetzt was kommen würde? Ich würde es nicht kaufen. Ja, Ganz vielleicht ehrlich. manches. Also in Düsseldorf gab es davon genug. In dem einen Laden, also Ja, aber zumindest. das war ja im japanischer Import. Ja. Aber hier direkt in. Aber normales, normaler deutscher Merchandise gibt's nicht. Ja, ich habe Oder auch hier zu kaum, Hause. oder so gut wie Ich kaum, gar habe hier nichts. zu Hause auch so ein japanisches Notizbuch von Detective Conan liegen, wo man Notizen drin machen kann. Also das ist einfach sinnlos, wenn man es dann als Merchandise bezeichnen kann. Ich brauche es einfach nicht und auch so, wenn du jetzt so ein Conan-Plüschi oder sowas hast, das pff. Ja, Ja, aber zum schön und Beispiel so gut, einen aber Schlüsselanhänger würde ich mir schon kaufen. Habe ich mir auch in Düsseldorf von Death Note gekauft. ja, ein Schlüsselanhänger. Das, naja, ja, Ja, so zum ist ja Beispiel. kleines Merchandise, ist es schon. Ja, ich gebe es zu. Sowas würde ich mir vielleicht auch noch kaufen, aber nicht, wenn das jetzt hier so, was ich was, so ein Solar-Skateboard oder sowas gibt, so ein Skateboard zum Fahren, das würde ich mir einfach nicht kaufen, das ist eigentlich sinnlos. So. Das wäre ja auch viel teuer, vermutlich. Und wenn du so eine Brosche hast, ah, das wäre auch gar nicht schlecht, so ein Schlüsselanhänger mit von den Detective Boys oder so eine Brosche. Also ich habe auf der Dokumi, wie ich das auf der Dokumi war, vor, ach egal, 3 Wochen oder so, da gab es auch Rucksäcke von Detektiv Conan ohne Ende. Und Heiji-Mützen oder nicht? Gab's Nein, da die? gab es keine Heldenmützen, sonst hätte ich mir eine gekauft. Die gibt's in Japan. Die sind toll. Ja, Ah, ich da wollte weiß, ich dass es die mir. in Japan gibt. Ich habe schon mir überlegt, mir eine zu importieren, aber das habe ich dann noch nicht getan. Ah, das ist. Bestimmt diese ganzen Importkosten sind wieder teuer hier. Das ist schrecklich. Ja, ich denke mal, das war's dann auch für heute. Oder will auch jemand irgendwas zu seinen Ländern dazu werfen? Oder. Nein, ich denke mal nicht. Dann beenden wir das Thema für heute und dann hören wir uns gleich im Outro wieder. So, ja, jetzt sind wir hier im Outro. Viel Spaß, wie jede Woche. Ja. Juhu, Cast vorbei. Neues Prinzip. Egal. Ja, nächste Woche werdet ihr, kann ich gleich hier am Anfang ankündigen, bevor ich es wieder vergesse. Nächste Woche gibt es dann was zu hören über Shinichi Kodo und den Hund von Bakerville. Nicht von Baskerville, Bakerville. Ja, schauen wir mal. Wird sicherlich interessant. Ja. Habt ihr jetzt noch was zu sagen? Ich will nicht ganz das Outro mit meinen Themen füllen. Wir wollten ein bisschen über die Ja. Fußball-WM, die ja jetzt Wer. heute, wir nehmen hier freitags auf, heute begonnen hat. Und ja. Ja, heute am Sonntag sollte, glaube ich, Deutschland auch schon gespielt haben. Es spielt heute Abend, Ach sozusagen. so, ach so, okay. Wann denn? Wann spielen die am Sonntag? 20:30 Uhr, glaube ich. Ah, okay, werde ich gucken. Ich muss aber nochmal nachgucken, keine Ahnung. Naja, egal. Interessiert euch auch nichts. Also, Naja, ich habe wir nehmen das. hier freitags auf. Ja, ich habe gerade eben das Eröffnungsspiel schon geguckt. Ich hatte ja nichts zu tun. Heute habe ich mal geguckt. Erste Halbzeit aber nur, weil ich dann noch ein paar Themen, ein bisschen was für den Cast recherchieren musste. Ja, 0-0 war die erste Halbzeit. Am Ende 1-1. War eigentlich. Die erste Halbzeit war langweilig. Und was mich besonders genervt hat, waren die ganzen Vuvuzelas da im Hintergrund. Da kriegt man ja Ohrenkrebs von, echt. Also wenn du das 90 Minuten lang durchhörst, ich glaube nicht, dass man dann auch ohne Hörschaden da vom Fernseher weggehen kann. Oder wie, Manuel, du hast es auch gesehen, oder? Ja, ich habe auch ebenfalls, genau wie Philipp, nur die erste Halbzeit gesehen. Ich fand es auch, ehrlich gesagt, stinklangweilig. Es war ziemlich einseitig. Mexiko hat ziemlich dominiert und die haben und keine von den beiden Mannschaften hat trotzdem irgendwie was in der ersten Halbzeit was auf die Reihe bekommen. Es war ziemlich langweilig. Und ich persönlich finde diese Vuvuzelas einfach cool. Ich kaufe mir auch noch eine nächste Woche. Weil Sind die ich nicht finde die verboten in einfach cool. Deutschland? Was? Sind die nicht verboten in Deutschland, weil die zu laut sind? Nein. Wurde mir mal so gesagt. Die darf man sich überall kaufen. Also kriegt man überall. Okay, dann kauft ihr eine. Kannst du hier beim Also ich finde Auto ein die bisschen ziemlich cool. testen? Mich stören die nicht. Meine Mutter regt sich jetzt schon drüber auf. Sie kann diesen Krach auch nicht haben, aber mich stört sowas nicht. Und ich finde die cool. Einmal cool. Und ja. Was soll man noch viel sagen? Bisher ein Spiel, jetzt freitags, wo wir aufnehmen. Und kann man noch nicht so viel sagen. Was ist Meld, euer meld. Favorit, wo ihr denkt, der wird Weltmeister? Ja, ich kann da mal kurz erwähnen, dass wir im For vom Forum auch eine Tipprunde veranstalten. Wenn ihr das jetzt hier hört, ist wahrscheinlich schon zu spät, wenn ihr euch anmeldet, aber ihr könnt euch noch anmelden. Da habt ihr zwar die Hälfte der Spiele schon verpasst gefühlt, aber ihr könnt euch noch anmelden und mitmachen und mit uns allen tippen und am Ende vielleicht sogar etwas gewinnen, so ein Deutschland-Set oder so eine Hi-Fi-Anlage. Wer es mag, ich bin auch mit dabei und ihr könnt euch mit mir messen. Ja, mein Favorit, den ich auch beim Tippspiel getippt habe, das ist natürlich Deutschland. Ich bin heimatverbunden immer für Deutschland, obwohl ich nicht glaube, dass sie gewinnen werden. Ja, als Fußballfan zähle ich natürlich, kenne ich mich natürlich ziemlich gut aus und kann auch, wie so viele andere, die ganzen Favoriten nennen. Das sind Argentinien, Brasilien und sonst auch natürlich Spanien wieder ganz oben mit dabei. Italien darf man nicht vergessen. Aber England und so, die sind natürlich auch nicht zu vergessen, genauso wie Deutschland. Ja, wenn ich einen realistischen Tipp abgeben müsste, würde ich ehrlich gesagt Spanien nehmen, obwohl ich es ihnen irgendwie nicht gönne, nachdem sie die Europameisterschaft gewonnen haben. Das wäre, glaube ich, da wird ihnen der Erfolg ziemlich zu Kopf steigen, wenn die das auch noch gewinnen würden hier. Europa und Weltmeister, also das darf es, glaube ich, auch noch nie. Ja, sonst bin ich für Deutschland. Realistischer Tipp ist Spanien, aber ich bin natürlich für die deutsche Nationalmannschaft und will, dass sie das ganze Turnier gewinnt. Vor allem Gomez, der wird hier ganz viele Tore schießen. Der kommt von der Ersatzbank und räumt da alles ab. Ja, soweit mein Weltmeistertipp. Mir geht es genauso wie Philipp. Ich bin natürlich vollkommen für Deutschland. Und so. Und, hoffe, dass sie es hinkriegen. Bin ich zwar nicht so ganz zuversichtlich, aber hoffen wir mal das Beste. Hab auch schon ein Fanset, habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Und ja, mein realistischer Tipp wäre auch Spanien, da die dadurch, dass sie Europameister sind, jetzt so ein großes Selbstbewusstsein haben, dass sie gut gewinnen könnten. Aber auch der vorherige Weltmeister Italien und auch Frankreich sind natürlich auch nicht zu verachten. England glaube ich eher nicht, denn die rutschen ja immer weiter ab. Bei der letzten Europameisterschaft haben sie es noch nicht mal geschafft, sich zu qualifizieren. Das muss man sich auch mal angucken. Das war Naja, ganz jetzt schön haben sie ja. peinlich. Rooney ist ja in Topform. Also, das ist ja, wenn der wird dann, glaube ich, ziemlich viel raushauen. Genauso wie Messi bei Argentinien. Die werden das alles sicherlich aufräumen. Rooney wird so schnell vom Platz gestellt, wie man nur gucken kann. Der beleidigt die Schiedsrichter reihenweise. Ja, ist Der schon, fliegt aber andauernd vom Platz. Der kann sich spielen nie kann er gut. beherrschen. Ich finde, wenn er spielt, dann macht er auch richtig. Der räumt die ganze Abwehr, nimmt die ganze Abwehr auseinander und haut den Ball da Ja, in den logisch, er Winkel. ist ein richtig guter Spieler, aber er kann sich nicht beherrschen. Ich kann den irgendwie nicht leiden. Ja, das ist natürlich ein Nachteil, aber naja. Wollen Christian oder Sarah auch noch irgendwas hier zum Thema Fußball kundtun oder seid ihr nicht so die begnadeten Fußballfans? Ich bin kein Fußballfan, habe keine Zeit, jeden Tag die ganzen Spiele anzuschauen, so wie heute. Ich habe es auch noch nicht gesehen und werde es auch nie anschauen. Und ich weiß nicht. Die Deutschland-Spiele schaue ich vielleicht. Vielleicht. Ich schaue sie auf jeden Weil. Fall. Außer das um 13:30 Uhr, das ist ein bisschen früh gegen Serbien, da. Naja. Ja, das kann ich auch nicht schauen, zum Beispiel. Wenn ich mal Zeit habe und Lust habe oder sowas, schaue ich vielleicht mein Deutschland-Spiel an und fieber für Deutschland mit, aber nach den 90 Minuten bin ich dann auch froh. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob Sarah noch was sagen will. Nö, ich mag keinen Fußball. Ich find's idiotisch. Ja, dann eben nicht, dann. Man muss ja Ja. nicht alles mögen, ne? Nee, Hauptsache du magst Detektiv Conan und Kaito Kid. Zwei Sachen, Und die man Hildi. hinter. Aber es gibt zwei Sachen, die man mögen muss: Fußball und Detektiv Conan. Tut mir leid, Ich Benny, kann nur ich kann Fußball leider nicht nicht mit mögen. Ihnen. Nee. Naja, egal. Manuel versteht eben so einiges noch nicht. Haha, nein. Das war ja auch mehr Witz. Okay, lass mir das mal. Ja, würde ich. Sonst noch irgendwas, was wir hier im Auto so groß besprechen könnten? Nein. Kurz nachdenken. Nein. Nein, dann würde ich mal sagen, Ich habe einen neuen Manga gekauft. Welchen? Chobits. Ich habe mir auch zwei Naruto-Bände gekauft und drei Dragon Ball-Sammelbände. Naruto? Wer unterstützt hier Naruto! Serien? Naruto! Wer unterstützt hier Serien, die einfach nur in die Länge gezogen werden? Detektiv Conan wird ja auch nicht in die Länge gezogen. Nein, ich hätte nein, mir da geht's. fast auch einen Naruto-Band gekauft, den ersten halt, um den ersten halt im Regal zu haben und den quasi in der Sammlung zu haben, einen, ne? Aber dann habe ich Ich mir habe mir die gedacht, ersten nee, beiden geholt. den Autoren stütze ich nicht und sowas, und da habe ich mir gedacht, nee, das magst du nicht, das Geld für einen schlechten Zweck, das machst du nicht, da spendest du es lieber, dann wirfst du das Geld lieber bei McDonald's in diese Boxen da rein, die immer an der Kasse stehen. Außerdem, Detective Conan wird gar nicht in Länge gezogen. Der erscheint doch alle 10 Bände durchschnittlich oder aktuell immer ein Fall mit der Organisation, wo es handlungstechnisch weitergeht. Das ist doch perfekt. Wird nicht in die Länge Bei Naruto gezogen. geht's auch da handlungstechnisch weiter und Naruto, finde ich, hat einfach so eine tolle Spa Story und ist einfach richtig spannend und actiongeladen und alles. Finde ich immer sehr toll. Ja, es sind immer die Mir genialsten gefällt. Animes, wo einfach ständig übelst lang gekämpft wird und sowas und dann, ah, und dann, ich habe mir irgendwas angeschaut, dann verwandelt sich dieser Naruto-Typ da in irgendwelche anderen Gestalten oder sowas. Wow. Geht richtig zur Sache. Eieiei. Ich Ja, hasse das diese ist, wenn langen der Fuchsgeist Kämpfe. aus ihm rausbricht. Ich mag immer noch diese ganzen kurzen Kämpfe. Wie bei One Piece, wo der Ruffy gegen diese Hyäne da gekämpft hat. Bellamy oder wie er heißt. Das war der beste Kampf überhaupt. One Piece finde ich öde. Ich lese One Piece. Nein, wird nicht in Länge gezogen. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Erscheinen wahrscheinlich nur noch gefühlte 100 neue Bände, genauso über Conan. Ja, ist eben. Ist ja Naja. überall kein Ende. One Piece ist super öde, finde ich. Ich finde es immer blöd, wenn ich jetzt hier, ich habe ja alle 53, wie viel gibt es da? 54 Bände im Regal stehen und wenn ich dann nicht den 55. kaufe und nicht zu Ende habe, dann fühle ich mich irgendwie immer blöd. Das heißt, ich habe jetzt hier auch Ja, von. hast du da jetzt ist auch fertig? Du hast alle One Piece Bände Ja, schon lange. und Ich habe alle jetzt. Detective Conan Bände Ja, genau. Und bei und Death Note? teilweise noch verschiedene Sprachen Bei Death Note habe ich und ja noch von die Short 1 bis Stories und noch 5. die Filme. Bei Death Note habe ich mit 1 bis 5 und 10 bis 12. Und da fehlen mir jetzt 6 bis 9. Und die muss ich mir irgendwann auch nochmal kaufen. Das geht ja nicht. Obwohl ich den Anime dazu schon gesehen Oh, habe, muss ich das oh, noch oh, kaufen. oh, Ja, ihr Diesen merkt schon. Monat kommt ein neues Soul Eater Band raus. Nur zu empfehlen. Toller Anime, toller Manga. Wie viele Bände Was hat für das? Band? Im Moment hat er in Deutschland 5. Also mit diesem, der diesen Monat rauskommt. Und in In Japan Japan? mittlerweile 16. Was für ein 16, das Manga? geht ja. Soul Eater. Habe ich schon Aber mal der geht gehört, noch weiter. hatte ich auch schon mal in den Händen, aber ich habe es noch nicht gekauft. Gucke ich mal Ja, vielleicht mal rein, wenn ich das. der hat einen komischen Zeichenstil, aber sonst. Ich dachte immer, der wäre schon abgeschlossen. Nein. Der Anime ist abgeschlossen, aber der Manga geht weiter nach dem Anime. Also Denk der nicht so Anime hat viel, ein anderes Ende. Manuel. Wie doof! Das ist ja ein schlechter Anime. Warum ist es ein schlechter Anime? Oh, und Highschool Host Club geht auch nach dem Anime noch weiter. Das ist doch genauso doof. Wenn es einfach der Anime einfach endet und der Manga weitergeht, ist doch irgendwie doof. Ja, zweite Staffel warten. Tja, das ist dann. Hat ja eigentlich auch nichts mehr mit diesem Cast hier zu tun. Wollen. Ich denke mal, ich ziehe jetzt hier einfach mal einen Schlussstrich drunter. Schwieriges Wort. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, wo wir dann den ja aktuellen japanischen Fall nochmal genau unter die Lupe nehmen werden, der dann hoffentlich auch schon abgeschlossen ist. Ja, dann gucken wir uns auch die aktuellen anderen News ein bisschen genauer an. Und ja, dann hören wir uns da wieder. Ich weiß nicht, ob hier alle, die heute auch schon dabei sind, dann auch nächste Woche mitmachen werden. Da sind ja Nö, ich viele. wahrscheinlich nicht. Ja, Ich schon. Manuel kennt sich jetzt nicht mit den aktuellen japanischen Kapiteln und so aus. Das ist dann auch zu verstehen und zu verkraften, denke ich mal. Wir werden, glaube ich, genug Ja, ich Personal hink noch ein zusammenbekommen. bisschen hinterher, Ich aber mach beim nächsten auf jeden Fall Ja, mit. Ich liebe geht dich. ja um Heiji. Ja. Ja, das ist ja klar. Das ist Ja, ein dann. Muss für Sarah. Ja. Okay, dann beenden wir den Cast an dieser Stelle und ich sage einfach mal Tschüss, bis dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss.